Hör zu. Wie geht es den Kindern? Kreuze an. Hallo, ich heiße Kira und ich mache für unser Schulradio ein kleines Interview zum Thema Wie geht es dir heute? Da ist Annika aus der Klasse 2a. Hallo Annika, wie geht es dir heute? Danke, es geht mir sehr gut. Schön, und warum? Ja, ich mag Schule, ich mag lernen und ich mag spielen. Hier sind meine Freundinnen. Wir spielen zusammen. Guck mal, Lena, Monika, Pia. Hallo, hallo. Zu Hause bin ich allein und es ist langweilig. Es ist blöd. Danke, Annika. Viel Spaß. Und da steht Tom aus der 3b. Hallo, Tom. Hallo. Sag mal, wie geht es dir? Na ja, so lala. Was ist los? Was ist passiert? Argo ist krank. Wer ist Argo? Argo ist mein Hund. Er ist mein bester Freund. Oh je, es tut mir leid. Argo ist sehr klug und sehr lustig. Er kann gut Fußball spielen. Wir spielen oft zusammen im Garten. Aber jetzt mag er nicht spielen. Lieber Argo, gute Besserung. Und da ist Saskia aus der 1c. Hey Saskia, wie geht es dir? Prima, super, danke. Ich habe heute Geburtstag. Ich bin jetzt 7 Jahre alt. Alles Gute zum Geburtstag, Saskia. Danke, danke.